Das Wetter in Essen am Samstag, den 17. Dezember 2022. 9 bis 10 Uhr Regenschauer, 12 Grad. 10 bis 11 Uhr nix, 13 Grad. 11 bis 12 Uhr nix, 14 Grad. 12 bis 13 Uhr Regenschauer, 13 Grad. 13 bis 14 Uhr Regenschauer, 13 Grad. 14 bis 15 Uhr, nix, 15 Grad. 15 bis 16 Uhr, Regenschauer, 14 Grad. Schade eigentlich. Bei Regenschauern draußen oder einen ganzen Tag mit Maske drinnen? Nee. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 107. Dieses Wochenende findet das Geocaching-Event Glück auf 2022 statt. GC7 G1 GA oder GC7 GIGA, je nachdem wie man es liest. Wie übrigens schon der Vorläufer erneut in der Zeche Zollverein. Nun rate mal, wer an diesem Tag auch da sein wird. Genau, die Holde. Und meine Wenigkeit. 2-1 Risiko. Lang ist's her, dass ich auf einem GC-Event war und irgendwann sollte ich's mal wieder wagen. Allein um zu schauen, ob ich noch menschengruppentauglich bin. Auch hoffe ich, dass es kühl ist und nicht regnet, obgleich ich Maske tragen werde. Draußen je nach Situation und drinnen sowieso. Vielleicht habe ich danach das erste Mal eine rote Kachel auf der Corona-Warn-App, denn mir kann ja keiner erzählen, dass sich echte Geocacher von einer Infektion davon abhalten ließen, ein Mega-Event-Icon nebst Souvenir. Gibt's überhaupt ein Souvenir? Bestimmt, oder? Nicht? Egal. Auf jeden Fall kann mir keiner erzählen, dass sich echte Hardcore-Cacher durch Covid abhalten ließen, ein Mega-Event-Icon mit oder ohne Souvenir abzugreifen. Echte Hardcore-CacherInnen schleppen sich mit letzter Kraft aufs Gelände und während die kulli-haltende Hand im Logbuch einen zittrigen Krakel hinterlässt, sendet der Daumen der anderen Hand das vorbereitete Attended-Log, bevor der röchelnde Körper da niedersinkt und das letzte Aerosol den Körper verlässt. Ja, ich weiß, man darf nicht alle über einen Kamm scheren, aber hey, wer anders ist, ist in meinen Augen eben kein echter Hardcore-Cacher. Ist so. Aber wie auch immer. Auch wenn meine letzten Erfahrungen mit Geocachern längere Zeit zurückliegen, glaube ich nicht, dass sich am Verhalten Einzelner irgendetwas geändert hat, weshalb ich damit rechne, dass vernünftiges Handeln mutmaßlich zu kurz kommt. Da genügt bekanntlich ein Einzelfall. Nichtsdestotrotz sind GeocacherInnen zuweilen aber auch für eine Überraschung gut. So ließe ich mich gern überraschen, auch vor Ort verbal in die tote Maus. Stichwort Lavalieren beim Eventieren. Ob und wie es mir ergangen sein wird oder könnte und entsprechendes Wetter vorausgesetzt, erfährst du dann vielleicht sogar mit O-Tönen in der nächsten Konserve, sofern es eine gibt. Aus obigen Gründen. Selbstverständlich rein subjektiv, ungeschönt und unverfälscht. Apropos Geocaching. In der letzten Konserve sprach ich davon, mein Navi ans Fahrrad zu klippen. Dazu habe ich mir den entsprechenden Halteclip und einen Anschluss-Nupsi für den Lenkervorbau erstanden. Der Anschluss-Nupsi wird einfach mittels Kabelbindern an den Vorbau geschnürt und der Halteclip eingerastet. Da hinein wird dann die rückseitige Schiene des Navis geschoben und angebracht ist das Teil. Selbstverständlich sollte man eine Sicherung vorsehen, falls die Verbindung aus irgendeinem Grund versagt. Zumindest, sofern man nicht möchte, dass das Navi in wildem Ritt auf dem Boden zerschellt. Pünktlich am Dienstag war die Halteschale da. Der Anschluss-Nupsi war für Donnerstag bis Samstag avisiert. Donnerstag war es noch nicht da, aber immerhin war es als versendet deklariert. Freitag? Nix. Samstag? Nachmittag nix, aber Zustellung bis 20 Uhr. Blieb bei nix. Sonntag? Als ob. Montag? Nix. Dienstag? Nix. Mittwoch? Nix. Da war ich dann böse und habe den Versender angeschrieben. Ultimativ. Jetzt darf er mir kurzfristigst das Teil senden oder die Kohle rückerstatten. Falls er mir das Geld zurückgibt, werde ich Maß nehmen und mir was drucken. dann weiß ich wenigstens, dass es anschließend passt. Langeweile kam trotzdem nicht auf, denn unerwartet kam K1 zu Besuch. Er hat aus Gründen die Wohnung gewechselt und jetzt passt das Sofa um 10 cm nicht mehr ins Zimmer. Das wäre Pech gewesen, wenn es kein Selbstbaupuzzle eines schwedischen Möbelhauses wäre. Aus diesem Grund stand nun das 20 cm breite Seitenteil in der Werkstatt. Klar hätte man diesen Hohlkörper schmaler nachbauen können, aber ich bin ein Freund pragmatischer Lösungen und in der Garage stand noch ein Reststück Küchenarbeitsplatte 4 cm stark. Daraus sollte sich durchaus ein brauchbares Seitenteil fertigen lassen. Die benötigte Höhe und Tiefe ließ sich mittels einer Handkreissäge schnell zuschneiden. Eigentlich hätte sich dabei auch die Staubentwicklung in Grenzen halten sollen, weil ich einen Staubsauger an die Kreissäge angeschlossen hatte. Uneigentlich hatte jemand mit dem Sauger Glassplitter eingesaugt. Einer dieser Glassplitter hatte den Saugschlauch teilblockiert und dieser setzte sich zu. Das merkte ich leider erst, als ich fertig war. Vorsorglich hatte ich eine FFP2-Maske aufgesetzt, was sich unter den gegebenen Umständen als recht schlau herausstellte. Damit war die Grundplatte fertig, allerdings benötigte sie noch 2 Bohrungen für Schrauben nebst Einsenkungen für Unterlegscheiben und Muttern, 4 Abstandshalter und ein Langloch zum Einhängen in den Bolzen der Rückwand. Den Fanghaken für den Couchauszug sparten wir uns. Unter dem breiten Originalseitenteil war für den Bolzen ca. 4 cm hoch und 10 cm breit Platz. Bei einer 40er Arbeitsplatte jedoch nicht, daher schnitt ich einen 4 cm hohen Streifen im Bereich des Bolzenfahrwegs aus. Standardarbeitsplatten sind in der Regel Melaminharz beschichtete Spanplatten, wie auch hier. Zur Verstärkung setzte ich zwischen den verbliebenen Füßen jeweils quer ein Stück Siebdruckplatte ein. Dies soll verhindern, dass die Füße bei stärkerer Belastung oder durch Feuchtigkeit zerbröseln. Der dazugehörige Bolzen, der mit dem Kasten unter der Couch vor- und zurückfahren können soll, bewegt sich jetzt im Freiraum zwischen den Füßen des Seitenteils und wird vom Siebdruckplattenstück am vorderen Fuß gebremst. Das fertige Teil nahm K1 mit in sein neues Domizil und laut seiner Rückmeldung passt es. Da guck, ich hab's also noch nicht verlernt. Das mit dem Holz und dem Basteln. Derweil beim Lavalieren, beim Schrittieren. Guck dir die Taube an. Spaziert hier auf der Straße rum. Unglaublich. Das wohl so gehört. Ja, dass der Kofferraum auf ist und die Spiegelhülle drin liegt im Kofferraum und niemand zu sehen ist. Was bei dem, eine abgeknickte Antenne? Wird hier randaliert oder was nachts? Ja, Fragen über Fragen. Heute ist Sonntag, der 11.09.2022 und ich habe eine Jacke an. Die Holde übrigens auch. Das ist dieses Rascheln, was ihr da vielleicht gleich hört. Seht ihr? Meine klimpert ein bisschen. Aber naja, so ist das eben mit dem draußen und den Tönen. Die Schubkarre liegt jetzt heute... Wann waren wir das letzte Mal da? Vor 2 Wochen, glaube ich, ne? Als ich das von der Schubkarre erzählte, die liegt jetzt umgedreht auf derselben Wiese, aber an einer anderen Stelle und wesentlich näher an der Harke oder dem Rechen oder beidem. Ja, es ist doch immer was Neues hier auf dem Land, auf dem Dorf. Das Wetter ist heute ein wenig regnerischer. Der Himmel ist bewölkt, zugezogen, diesig. Es regnet gerade nicht, aber aus diesen Gründen haben wir die Jacken angezogen, denn es könnte ja sein, dass da was abgeht. Wir warten mal ab. Ja, das mit der 30, das wird hier auch nicht verstanden. Im hässlichen Haus trocknet Wäsche auf dem Ständer und die Fahrräder stehen im Wohnzimmer, so wie es aussieht. Nee, ist es das Wohnzimmer? Oder ist es der Flur? Ah, die stehen davor. Spiegelt sich so in der... Ah, ja, genau. Die Ecke, die nicht zum Haus gehört. Die kommen bestimmt aus Mayen-Koblenz. Ne? Ja, wahrscheinlich gucken sich die Eltern jetzt das Hässliche aus der Kinder an. Ach, ist das albern. Ja, so sieht's aus. Naja, so hat jeder sein Kreuz zu tragen. Meins ist heute, ich habe ja eben schon erzählt, dass ich die Nupsis für die Anbringung des Navis bestellt habe. Und der eigentliche, der jetzt an den Vorbau soll, der ist leider nicht gekommen, weshalb ich heute das Navi nicht an den Vorbau machen kann. Das ist da hinten, hängt da ein toter Schirm über dem Schild. Ja, ist also so eine weiß-rote Barke auf Straßenhindernissen, ihr kennt die. Und da hat einer dann seinen roten, kaputten Schirm drüber gestülpt, der jetzt mit dem Griff schräg nach oben zeigt. Hier geht gerade eine Dame spazieren, deswegen gehe ich da jetzt nicht hin und fotografiere das. Aber ihr könnt euch das ja ungefähr vorstellen. Leute, die diesen Podcast hören, haben ja in gewisser Weise Fantasie. So hoffe ich. Es ist hilfreich, ja. Das sagst du wohl richtig. Wir gehen die übliche Runde, das heißt die Standardrunde, Falkenhofpark, Vossbruch. Weil wenn es wirklich regnet, haben wir da die größte Chance, auf kürzestem Wege irgendwo zwischendrin wieder nach Hause zu kommen. Ich habe nämlich überhaupt keine Lust, nass zu werden. Ich wachse nämlich nicht mehr. Außer in die Breite. Das kann ich nur schlecht beeinflussen. Das liegt an diesem heruntergekommenen Körper und in den Defiziten der Nahrungsverwertung. Früher hat er irgendwie bei wesentlich weniger Tun wesentlich mehr verbrannt. Aber irgendwie scheint diese Nahrungsverbrennung abgenommen zu haben. Und es gibt, glaube ich, weniger Ersatzteile dafür. Insofern, ja, Kastanien. Hier liegen Kastanien. Wir haben Herbstschatz. Enthusiastisch tanzt sie über die Straße, meine Holde, weil sie jetzt Kastanien sammeln kann. Aber da das ja jetzt hier im Podcast dargelegt wurde, werden jetzt alle anderen, sobald sie das hören, Kastanien sammeln. Und oh, die stopft sich jetzt hier die Taschen voll, unfassbar. Ja? So. Ja, dann bin ich ja heute Nachmittag Strohwitwer, wenn sie Kastanien sammeln geht. Ich mache das nicht, weil wenn ich mich da bücke, habe ich morgen wieder Rücken. Muss ja auch nicht sein. Außerdem muss ja irgendeiner noch diese Aufnahme hier schneiden, sofern da irgendwas draus wird. Das hat man am Poltern gehört. So, jetzt habe ich eine Jacke an. Und jetzt sieht das fast so aus, als würde sich der Nebel leicht verziehen und gleich die Sonne durchbrechen. Und dann habe ich einen schweißtreibenden Sack. Die Sonne brennt mir auf dem Pelz und nichts ist mit diesen 16,5 Grad, die wir eigentlich haben. Ach, das regt mich schon wieder auf. Wenn ich an Schal überlege, dann betrifft das meistens den fehlenden Schaum auf dem Bier. Jetzt steht hier ein um 90 Grad verdrehtes mobiles Verkehrsschild. Wollen wir noch mal drauf gucken, was da vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts oder geradeaus. Das ist noch übrig geblieben von vor 2 Wochen, als man nicht die Verbindungsstraße zwischen hier dem Rhein-Höhenweg und dem Lennefetal fahren durfte. Ich sag immer Rhein-Höhenweg, also wer in die Karte guckt, das Ding heißt Rheinstraße. Aber Rhein-Höhenweg hieß es früher mal. Damals, als die ersten Siedler, ach, lange her, und ich glaube, ich erzählte das auch schon, 312 Mal. Was ist denn hier? Ein Zahlenschloss? Ja, ein Zahlenschloss am Gartentor. So grün zu werden, das wird die auch nicht mehr. Ich glaube, der habe ich mit dem Vertikutieren in der Trockenzeit den Rest gegeben. Aber jetzt könnte man aussehen, oder hat das nicht mehr? Nee, jetzt könnte man aussehen, ja. Aber wenn ich heute aussehe, dann wird es ab morgen nicht mehr regnen. Kannst du davon ausgehen. Und dann kommen die ganzen Vögel und fressen die ganzen Samen weg. Warum sollte ich am Freitag aussehen? Hier. Wir sind doch eh nicht da. Also 40 rumsprechen. Ja. Mit. Ihr merkt, die Holde ist schon ganz heiß aufs nächste Wochenende. Wie ich auch da schon an anderer Stelle, das kommt wahrscheinlich erst hier hinter, wie ich auch da schon an anderer Stelle erzählte, ist ja Giga in Essen. Und da wollen wir ja eigentlich hin, wenn das Wetter, aber naja, das hört er nachher selber. Heißt aber so. Mhm. Auch wenn es kein Giga geworden ist. Aber es heißt so. Es heißt GC7 Giga, wird aber geschrieben GC7 G1 GA. Ich wollte ja gucken, wer da von unseren Bekannten her aufschlagen könnte. Und habe mir dann die 4000 irgendwas Loks mal durchgelesen. Das wäre schon bezeichnend. 4000 irgendwas Loks. Na ja, gut. Rechne mal mit dem Faktor 1, irgendwas, weil die meisten kommen ja nicht unbedingt alleine. Aber irgendwann zwischendrin wurde halt groß gesagt, hey, danke, ihr seid super, wir sind Giga, tralala. Und dann ist es das jetzt ja wohl nicht. Ja, laut dem Check heute Morgen. Gut, die Holde sagte, der Chat heute Morgen sagte, es sei kein Giga. Und im Nachhinein Giga werden kann es ja auch nicht mehr. Doch noch hat es nicht stattgefunden. Und ich weiß nicht, ob 2 Wochen vorher oder wann oder eine Woche vorher schon feststeht, ob irgendwas Giga ist. Es könnten ja jetzt, ja wobei, der Status müsste ja irgendwie verliehen worden sein. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit diesem Geocaching nicht mehr aus. Und das, was ich mal drüber wusste, habe ich wahrscheinlich schon wieder vergessen. Aber es ist ja auch nicht schlecht. Da kann ich mich jetzt aufs Neue überraschen lassen. Auf jeden Fall werden da Leckys vorbeikommen und die üblichen Willkürverdächtigen. Da werde ich bestimmt mal Tag sagen gehen. Am Reviewerstand, sofern es da einen gibt. Und da ich ja so viel vergessen habe, ganz kluge Fragen stellen, möglicherweise. Das war mir eine Zeit lang ja, ich will nicht sagen verwehrt, aber da war man ja mal nicht ganz so mit einverstanden. Aber jetzt darf ich das. Ach. Ja, naja, betreten der Baustelle verboten. Da unten läuft aber einer rum. Siehst du? Aber der geht da nur spazieren. Der hat nur einen Schirm dabei. Ja, ihr könnt es euch denken, wir sind am Eingang zum Schlossbereich und somit auch am Eingang zum Park. Die Feuchte kondensiert an den Blättern und tropft gemächlich hier runter auf den Boden, auf die Holzhackschnitzel und auf mich. Glücklicherweise habe ich eine Kappe auf und das schüttere Haupthaar des dicken alten Mannes wird nicht zu nass. Ach, guck mal. Das sieht aber jetzt schön aus hier mit diesen Blumeninseln auf der Wiese. Da hat sich ja richtig was getan nach dem Regen. So mit Sonnenblumen und anderen bunten Blümchen. Ich werde da mal ein Foto machen. Zu und zu schön ist das. Ah, da ist er ja. Der Herr, den wir sonst immer oben an der Hütte auf dem Hügel treffen, der ebenso wie ich Selbstgespräche führt. Ja, es ist ein wenig Wasser hier, aber auch immer noch Müll. Wie gehabt, die Brücken sind nicht repariert. Wie gehabt, nee, das sieht sehr schön aus mit diesen Inseln hier auf der Wiese. Irgendwas in der Richtung können wir bei uns auch machen. Aber ich denke, wir werden ein paar Bäume pflanzen müssen, damit dieser Acker, den wir Wiese nennen, immer so viel Schatten hat, dass der Rasen in so einer Art Halbschatten wachsen kann. Ansonsten gibt das nämlich nichts, wenn das in den nächsten Jahren immer wieder so warm wird. Aber die Lennefe, die ist ja fast trocken, immer noch. Da ist noch nicht viel. Sie geht ins Wasser und macht ein Foto. Wie ich jetzt in irgendeiner Zeitung zufällig las, wird ja in Wiel der Park schön gemacht. Es würde mich sehr freuen, wenn ich einen ähnlichen Artikel hier mal über unseren Park lesen könnte. Aber das sieht ja noch ein wenig dürftig aus. Die kriegen ja hier noch nicht mal die Brücken und die kaputten Bäume saniert oder abtransportiert. Ich bin da mal gespannt. Ich denke mal, dieses Jahr wird da sowieso keiner mehr was machen. Schau. Hier war wohl jemand surfen mit einer Schaltafel Zumindest dümpelt diese Schaltafel hier im Schlossteich herum. Weil die können sich ja jetzt hier überall verstecken. So viele Bäume, wie jetzt hier im Wasser liegen, können sie ja zwischen die Äste und zwischen die abgestorbenen Blätter, die noch an den Ästen hängen, schwimmen und dann sieht man halt nichts mehr von denen. Moin. Hunde sind an der Leine zu führen. Bitte? Doch, natürlich. Aber ich muss mich ja nicht jedes Mal drüber aufregen, ne? Dass die Leute einen Scheißdreck interessiert, was auf irgendwelchen Schildern steht. Boah, ist mir warm. Jacke. Feuchte. Ja, die Kühle wäre jetzt schön. Wo denn? Bitte? Was ist hier? Haben hier Wildschweine alles aufgewühlt? Sieht ja fast so aus. Das bedeutet, wir haben eine Wildschweinrotte. Hier im Wald würde mich nicht wundern, wenn die hier zum Saufen zur Lennepe runterlaufen. Moin. Das war der Schiedsrichter. Der lief hier ganz in Schwarz. Ja, aber der war bestimmt der Schiedsrichter. Die Rennleitung. Der Drippelstopper. Wann ist eigentlich genau dieses Herbst? Meteorologisch jetzt, kalendarisch ab dem roundabout 21. Aha, da lag eine Eichel. Das ist für mich quasi der Beweis, dass hier diese aufgeranzten Wegränder Wildschweine waren. Weil die stehen nämlich auf frisch gefallene Eicheln. Die Treppe, der steile Pfad auf den Berg. Ich habe jetzt schon keine Lust, aber was muss, das muss. Meine ich das nur oder ist der Wald grüner geworden? Nachdem er jetzt hier alles abgeworfen hat. Ja, guck mal, wie grün der da steht. Als hätte der noch mal richtig Blätter rausgehauen. Hat wohl jemand seine Kapp verloren? Und ein anderer hat sie gefunden und an einen Ast gehängt. Wie nett. Wenn du mich fragst, da vorne diese Birkendickung mit diesen ganz kleinen Birken und mittelgroßen Birken. Das könnte die Dickung sein, wo die Schweinchen wohnen. Bitte was? Also erstmal sieht das Waldgesetz nicht vor, dass du in bestimmten Gegebenheiten durchrennen darfst. So auch unter so Neupflanzungen, Saatkämpfen, Dickungen, Wildruhezonen und weitere. Da du ja auch kein Wild beunruhigen darfst. Insofern wäre es die schlechteste Idee, da durchzulaufen. Hallo. Der macht das richtig. Der wirkt mir so ein bisschen wie so ein Pastor oder so, ne? Auf jeden Fall wie so ein Geistlicher, der hier durch die Gegend spaziert und seine Predigt übt. Und ich weiß gar nicht, ich hatte das in irgendeinem Podcast mal gehört, dass es sehr anregend für den Geist ist, wenn man nicht irgendwo dumm rumsitzt und sich irgendwas überlegt, sondern wenn man spazieren geht und dann die Gedanken schweifen lassen kann. Inwiefern? Beim Spazieren gehen. Ja gut, wenn ich mittags so um den Tisch laufe, und mache ich mir auch zuweilen schon mal Gedanken für Mitarbeitergespräche oder für irgendwelche anderen Sachen. Oder auch wenn man für irgendwas argumentieren will. Ne? Dabei zwar ein Podcast auf den Ohren, aber irgendwann musst du dann zurückspulen, weil du gemerkt hast, so, du bist gerade mit dem Kopf ganz woanders gewesen und hast die letzten 10 Minuten nicht mitgekriegt. Der Tisch hätte für mich nur den Vorteil, dass ich ein Blatt hätte, was ich Gedanken aufschreiben könnte. Du hast immer ein Handy mit. Das kannst du voll quatschen. Es hat eine Aufnahmefunktion. Ich schicke mir selbst Nachrichten. Echt? Ja, ich schicke mir keine Nachrichten, weil, warum soll ich mir was schicken, was sowieso schon auf dem Handy ist? Sprachnachrichten bei Telegram. Das hier ist echt, diese Jacke, die ist so eine Spaziergehsauna, ne? Ja. Ich bin aber jetzt beim Schwitzen ein bisschen bei dir. Ja? Ja. Okay. Nee, hier das T-Shirt ist ja Baumwolle. Und das ist jetzt eben nass. Und dann ist es egal, wie atmungsaktiv die Jacke drüber ist. Das T-Shirt ist eben nass. Ja, das auch. Aber mir klebt auch die Jacke hinten am Rücken auf dem T-Shirt. Nee, nicht flatter. Ja, jetzt, das ist die Kapuze. Nein. Ich habe die jetzt ein bisschen runtergezogen, aber da ist es eigentlich am wärmsten. Schulter und Rücken. Oder mir wächst da so ein Pelz wie diesem Yeti. Kannst ja nachher mal gucken. Nee. Da kannst du dann diese Oberfräse nehmen und dann machst du da mal die Haare weg. Alte, dicke Männer neigen ja dazu, irgendwann auch den Rücken behaart zu haben. Gestern nach Werner volles Rohr kam noch Mr. Bean. Ja, habe ich mitgekriegt. Ich bin kurz wach geworden. Das war lustig. Nee. Mr. Bean, doch mal wieder gucken. Gerade die Friseurgeschichte. Ha. Ich jetzt auf meinem Handy Werbung für Mr. Bean kriege, ne? Dann nicht. Weil dein Handy mit Ton aufnimmt, was hier gesprochen wird, damit sie dir vernünftig Werbung einspielen können. Dann lad dir doch mal die Blockader-App drauf. Also ich habe die Probleme nicht. Du hast auch kein Fratzen. Ach, nimm Fratzebuch dich einfach auf, ohne dass du es weißt. Das weiß ich nicht, wenn ich das wüsste. Aber da kommt die meiste Werbung von Dingen, die ich gerade bespreche. Ah, nee, das... auch wenn sie es alle hypen, aber ich brauche weder das noch das andere Zeugs, was Zuckerberg sich da so hat überlegt. Ja, oder aufkauft. Ne? Oder aufkauft, ja. Wenn du das zu Ende gekauft hast, bist du doch in der Schleife drin. Nein, weil es steht mir dann immer noch frei zu sagen, okay, dann verzichte ich eben ganz drauf. Oder man kauft sich halt irgendwas, was vom Betriebssystem und verschiedenen Dingen halt ihm noch nicht gehört. Wobei ich mir jetzt eher vorstellen kann, dass der Musk das alles aufkauft und vielleicht den Zuckerberg direkt mit. Ich weiß gar nicht, wer da die meiste Kohle von denen hat. Elon ist immer noch der Reichste. Ja, also. Stell dir vor, der kauft jetzt Facebook und alles auf und Insta und dann stellt er fest, dass er da keine vernünftige Werbung machen kann und dann schaltet er das einfach ab. Könnte man ja machen, so total still, klamm, heimlich. Also, nein. Mhm. Wenn du so richtig Kohle hast, das wäre doch der Knaller. Hallo. Stell ich mir total super vor. Du bist da so mega reich, weiß keiner. Und dann kaufst du Facebook und diesen ganzen Rotz auf und dann schaltest du es einfach aus. Ohne Ankündigung, ohne ohne Bäh, einfach so, weil ist ja deins, Punkt. Das gäbe ein Geschrei. Wird die halbe Welt freidrehen. Ich bin nur auch Verträge dran. Mit Werbung, mit was denn? Was wollen sie denn machen? Verklagen? Dann müssten ja alle, die dann vielleicht auch noch illegal irgendwas gemacht haben, darlegen, dass sie es illegal gemacht haben. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Ich glaube, so einfach ist das. Jetzt stell dir einfach mal vor, wir hätten weltweit so ein enormes Energieproblem, dass eben sehr viele Internetknotenpunkte oder Rechner, wo der ganze Scheiß drauf läuft, einfach ausgeht. Stromausfall ist dann eben weg. Ja, dann ist das so. Dann interessiert das nicht, wie viele Verträge du da hast. Weil in sehr vielen Verträgen steht ja auch drin, wahrscheinlich auch in unserem Stromvertrag oder auch in unserem Telefonvertrag, dass bis zu so und so vielen Tagen oder Stunden im Jahr auch mal was ausfallen darf. Ne? 2 Tage kein Internet oder eine Woche. Außerdem könnte es ja auch mal sein, dass einer von diesen Satelliten runterknallt. Guck mal, wie entspannt die Kühe hier alle auf der Wiese liegen. So im Dunst. So, ist nicht heiß. Alles sehr easy. Wetter schön. Was zu essen. Das ist doch mal was. Landidylle. Fressen im Liegen. Nee, also es könnte ja sein, dass irgend so ein Satellit mal runterknallt. Und dann vielleicht da landet, wo es sehr unbequem ist. Umspannwerk, weiß man ja nicht. Die haben ja so viel Rotz da oben in der Atmosphäre und in den Umlaufbahnen. Die können wir nochmal zurückspulen. Niemandem ist aufgefallen, dass es doch ein Giga-Lautlisting ist. Es ist doch ein Giga-Lautlisting? Ja. Aha. Da hat jemand in dem Chat diejenige verbessert, das Falsch. Aha. Seht ihr? So schnell kann es gehen. Falschinformationen im Internet. Kaum sagt jemand im Chat, ist ja gar kein Giga, fährt der dicke alte Mann drauf ab. Oder die Holde oder beide. Und dann stellen wir fest, es gibt ein Update. Es gibt eine Verbesserung. Es ist doch ein Giga. Hätte mich auch gewundert. War das nicht damals schon Giga? Kann sein, da halte ich mich jetzt aber zurück. Ich meine, du hast ja das Willetent irgendwann 2019 gelockt. So wie ich das gestern festgestellt habe, ja. So, 2019. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass 2020 die ganze Geschichte dann Giga war. Und dann ist alles ausgefallen wegen, ne? Aha. Ja, das war so ein Maisschroter von Klaas, vorne mit dem Maisabschneidewerk und da ist da irgendwo so ein Dreschwerk drin, denke ich, und hinten ist dieses Rohr, was dann auf dem nebenherfahrenden, obwohl, oder ist das einer, der dieses Stoppelzeug schreddert nachher, weiß ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall so ein Ding. Landwirtschaftliche Maschine, Hölle laut. Wo war ich? Bei dem Satelliten, der in ein Umspannwerk fällt. Ja, Maiskolben. Ein Maiskolben. Jetzt bin ich zu spät. Und hier so ein paar Maiskörner auf der Straße. Jetzt bin ja, ich zu spät. Wahrscheinlich eben aus dieser Karre rausgefallen. Also. Ja, die Felder sind abgeerntet. Da unten zwischen den Sonnen noch Reste. Es gibt Menschen, die trampeln noch selber. Ohne E. Echt? Selbst schuld. Ein Fahrrad. Zum selber treten. Ja gut. Ich meine, wenn du im 93. Stock ohne Aufzug wohnst. Im Kellerraum dafür, aber. Ja, aber du musst es trotzdem runtertragen. Ich finde in der Stadt. Ja, du hast in Köln halt nicht so viele Hügel. Ja, oder Extremsteigungen. Aber auch vom Wert her, von der Diebstahlrate. Ja. Die werden ja doch etwas weniger entwendet mittlerweile. Ja, kommt auch drauf an, was du für eine Marke hast. Ich meine, wenn du ein sehr hochpreisiges Bike hast. Ja, gut. Es gibt auch hochpreisige Selbsttretbikes. Meine ich, ja. Über unseren Anschaffungspreis mit Unterstützung. Aber selbst vor Freilicht. Allein wenn du guckst, was da auch so für Rennräder gibt. Gut, wird sie jetzt wohl nicht haben, aber so Rennräder in Carbon mit Schnickschnack, Schnuck ja. Und. Es gibt doch so kleine für die Kinder, so ein Laufrad mit Carbon und. Ja. Mhm. Kannst du super machen. Und dann kommt dieses Kind das erste Mal in den Kindergarten, wo man anständige, unkaputtbare Sachen aus Stahl angeschafft hat. Und dann sitzt das auf dem Rad und wird quasi, wenn es umfällt, von diesem Teil erschlagen. Quasi Bein gebrochen. Die Hölle, was ist hier wieder ein Müll? Ja, zack, hat man wieder Weitblick, ne? Der Mais ist weg. Guck mal, wieder oben auf den Antennen. Die Vögel sitzen. Die nächsten auch. Ja, das Problem von denen ist, die haben sich ja früher zum Wegfliegen immer auf den Oberleitungen getroffen, die wir ja jetzt hier nirgendwo mehr haben. Und jetzt hast du dann da oben dicht an dicht die Penünkel von den Blitzableitern für die ganzen Funkantennen und da sitzen die dann nebeneinander eben da drauf. Kreisförmig. Oder da oben ist es schön warm wegen der Mikrowellenstrahlung. Irgendwann, wenn sie durch sind, fallen sie dann runter. Daher kommt dann der Spruch, dass dir die gebratenen Singvögel ins Maul fliegen. Da ist noch ein bisschen was. Da holt sie sich den Rest. Ja. Die müssen nicht mehr ins Maul fliegen. Und hier die ganzen gekotzten Fische sind auch weg. Ein Kollege hält einen Vortrag. Oh. Dein Kollege? Bei der Feuerwehr. Ich glaube, mein Kollege. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. In voller Feuerwehrmontur. Ich weiß gar nicht, ob man solche Klamotten überwaschen kann oder so. Muss das so ein bisschen sein wie Motorradkleidung, ne? Also wenn ich mir vorstelle, dass ich so Klamotten 30 mal angehabt hätte, da willst du eigentlich gar nicht mehr reingehen. Da brauchst du so ein Atemgerät, damit du nicht mehr riechst, wie das aus diesem Anzug rausriecht, glaube ich. Beim Bogenschießen ist richtig was los, am Fußballplatz ist richtig was los, auf den Tennisplätzen ist richtig was los. Sind sie alle sportlich? War ich gestern vor. Sportlich sein? Ja. Kannst du 10 Kilometer gelaufen? Wie viel? 10. Aha. Ja. Was? Du darfst nicht mit dem Fahrrad durch den Park hier fahren? Durftest du schon. Damals, als sie den gebaut haben, bin ich ja sehr oft mit dem Fahrrad im Park gewesen. Ich frage, was du machst und was man darf. Ich glaube, das sehen wir auch noch. Bei den Kindern ist halt alles nicht so normal. Ich bin wieder weg, aber nicht. Ja. Oh, das könnte gut zuziehen, jetzt so wie es aussieht, ne? Nee. Auch ohne den Nups habe ich auch keinen Bock. Ich wollte ja Cashen fahren. Gut, das könnte ich jetzt auch ohne, aber nö. Ja. Ich weiß ja eigentlich, wo wir hin müssen. Ich habe mir das schon überlegt. Nach dem Cliffhanger der letzten Konserve hier nun die Fortsetzung der Geschichte um Jack und Andreas unerwartet. Aufgrund der Kürze der Kapitel gibt's heute derer drei. Doch hört selbst. Kapitel 3. Jack sitzt resigniert auf der Treppe. Mittlerweile hatte er alles im oberen Bereich des Niedergangs abgetastet, aber nichts gefunden, um ihn zu öffnen. Ihm dämmert, dass er hier unter Deck gefangen ist, ansonsten dämmert hingegen nichts, denn es ist immer noch absolut dunkel. So muss es sein, wenn man blind ist, denkt der alte Mann und erschrickt. Vielleicht bin ich tatsächlich blind und glaube nur, dass es dunkel ist, Ein Hauch Panik macht sich breit, doch er verdrängt diesen Gedanken sofort wieder. Abwarten. Wir werden sehen. Oder eben nicht. Wenn ich hier schon nicht herauskomme, erkundige ich halt den Raum. Zudem sollte sich in großen dunklen Laderäumen auch irgendwo eine Lampe finden lassen. Wahrscheinlich hängt sie irgendwo, um den Seegang ausgleichen zu können. Mit diesem Gedanken steht er auf, tastet sich die Treppe hinunter und an der niedrigen Decke entlang. Kapitel 4. Godewind auf der offenen See. Andreas kommt gut voran. Im hellen Mondschein lässt sich am Horizont bereits ein dunkler Streifen erkennen. Das sollte Tesoro sein. Allerdings könnte man bei derart guter Sicht ein Funkeln irgendeines Lichts erwarten. Ebenso wundert es ihn, dass nicht einmal die Mastspitze von Sams Schiff auszumachen ist. »Nora«, spricht Andreas den Papagei an, »könntest du vielleicht eine Runde drehen und schauen, ob ein Schiff in der Nähe ist?« »Ark! Schiff suchen! Jark!« Damit flattert der Papagei auf und fliegt in den morgendlichen Nachthimmel. Andreas schaut ihm nach, bis er nicht mehr zu erkennen ist. Viel Zeit vergeht nicht, bis der Vogel zurückkommt und auf der Schulterklappe von Andreas rotem Mantel landet. »Und, wie schaut's aus?« fragt der Pirat. »Ark! Kein Schiff! Ark! Keks!« »Du weißt doch, dass ich keinen Keks mehr habe. Wir müssen Sören finden, damit er welche backt. Hast du tatsächlich kein Schiff gesehen?« »Ark! Kein Schiff! Gar nix! Ark!« »Verdammte Axt«, flucht der alte Mann, insbesondere alte dicke Piraten neigen dazu, wenn sich nicht alles nach ihren Vorstellungen entwickelt. »Komm bis zum Abend zurück«, sagt Sam immer, »und bring mir meine Männer wohlbehalten wieder«, grummelt Andreas in seinen Bart. »Sam dümpelt nachts immer hier herum. Was bitte könnte in den letzten Tagen schon Besonderes passiert sein, abgesehen davon, dass Sam vielleicht immer noch verschwunden ist? Und was würde Sam sagen, falls sie zurückkehrt und ihr Schiff nicht da ist, wo sie es erwartet? Nützt alles nix. Wir müssen nach Tesoro. Vielleicht weiß Seppo was.« Kapitel 5. Mittlerweile sitzt Jack erneut auf der Treppe des Niedergangs. Er hat die gesamte Decke abgetastet und sich dabei an dem einen oder anderen Hindernis die Schienbeine angestoßen. Eine Lampe fand er nicht. Dafür knurrt sein Magen vernehmlich. Nicht nur, dass er Hunger hat, ihn dürstet es wie schon lange nicht mehr. Und sei das nicht genug, riecht die Luft nicht nur feucht, sondern auch abgestanden. Verhungern, verdursten, ersticken oder andersrum. Das sind ja tolle Aussichten, denkt er. Ich muss aus diesem Verlies heraus. Ein Verlies, in welchem sich offenbar außer ihm kein weiteres Lebewesen befindet. Nicht einmal Ratten hat er gehört. Kein Fiepen, kein Trippeln. Keinerlei Geräusche von Deck, keine Rufe, keine Kommandos, kein Wellenschlag. Da ist gar nichts außer dem Knarzen des Schiffs, seinem Magen und was immer er hier gerade tut. Jack klopft auf die Treppe. Ein Traum ist es nicht. Nicht einmal Seegang scheint zu herrschen. Sein Gleichgewichtssinn vermittelt ein minimales, sanftes Schwanken, passend zum Knarzen des Holzes. Ein unwirkliches Gesamtensemble, wobei sein Kopfschmerz ihm überaus wirklich vorkommt. »Ich muss etwas finden, was mich weiterbringt«, denkt er, »als sich etwas tut. Das Schiff verändert rasant seine Lage, steigt hinter ihm steil empor, so dass Jack fast vornüber von der Treppe gefallen wäre, hätte er sich nicht an der Stufe festhalten können. Ein starkes Rauschen hat eingesetzt und es knackt in Jacks Ohren. Jack schluckt wie im Flugzeug, um den Druck auszugleichen. »Was zum Geier geht denn hier ab?« Jack hatte kaum die Frage formuliert, als die steile Fahrt jäh ihr Ende findet und sein Gesäß sich für einen kurzen Moment von der Treppe löst. Es folgt eine Lageveränderung in die Waagerechte. Ein lautes Platschen und plötzlich sind da all die Geräusche, die er vermisst hat. Wellen klatschen vernehmlich an die Bordwand und das Schiff folgt merklich dem Seegang. Ein Schwall Wasser spült Jack von der Treppe, als sich mit einem Knall die Luke öffnet. Kühle, frische Seeluft strömt herein und als Jack nach oben blickt, sieht er Sterne am Nachthimmel funkeln. Er steht auf und geht den Niedergang hinauf. Als er den Kopf aus der Luke steckt, kann er nicht glauben, was er sieht. Und mit dieser Bombenspekulationsbasis endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 107 vom 15.09.2022. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.